Moin Moin, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht. Quatsch! Das soll ja für meinen Podcast sein. Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Dieses habe ich aus Versehen mal gemacht, aber ich finde, das passt irgendwie gut dazu. Ja, wir haben 22.27 Uhr und ich muss mal eben kurz gehen. Moment. Das Wetter konnte sich heute absolut nicht entscheiden, wie es werden sollte. Die hatten eigentlich gestern von der Wetter-App, ich glaube, 26 Grad angesagt. Und ja, was ist es geworden? Es war zwar warm, aber ja, kalt auch nicht. Ich bin ja keine Frostbeule. Und Moment, wer guckt denn dazu? Ah, da guckt jemand zu. Soll ich dich mal ins Bild holen? Mal gucken. Zicki. Mal gucken. Ja. Und es sollte ja relativ warm werden. Was es aber nicht getan hat, geworden ist. Und ja, und ich versuche gerade jemanden hier ins Bild hinzuzufügen, aber ich glaube, die traut sich nicht. Und ja, wie gesagt, es war scheiße war das. Da fährst du extra morgens früh los. Ich glaube, ich bin um 9:30. Und da zieht sich das Wetter zu und ich bin, glaube ich, bis um, ich will jetzt nicht lügen, bis halb zwei am Wolfsee geblieben. Aber das Wetter war nicht, also das war scheiße. Richtig scheiße. Dann habe ich mir hier zu Hause den Puey, den neuen Puey Delta von Disney auf dem Disney Channel angesehen. Spielt so 1700, schlag mich tot. Und ja, wie gesagt, es war und zum Sport hatte ich dann auch keine Lust mehr. Und ja, hab dann halt, was habe ich, den habe ich mir dann angeguckt. Und war noch einkaufen eben, oder davor einkaufen. Paar kalte Dosen Bier, Schöffelhofer Weizen, Schöffelhofer Weizen Grapefrucht und schade. Also wieder einen Tag verschenkt, ich hätte auch da zum Sport fahren können, aber ich habe meine Sonnenbank flat, habe ich schon durch. Und kann ab Montag wieder kostenlos drunter gehen. Und also jetzt dann in der neuen Woche für eine halbe Stunde. Hätte zwar auch in die Sauna gehen können, aber das war mir dann auch zu spät. Also wenn ich dann zum Fitness fahre, fahre ich hier auch so um 9 Uhr los und dann halte ich mich ja dann den ganzen Tag dann auf mit jeder Menge Saunagänge und Fitness. Ja, war jetzt das erste Mal da vor einer Woche. Aber meine Schmerzen in den Achillessehnen sind wieder weg durch die Sauna. Und ja, morgen kann man das Wetter auch ganz schlecht einschätzen. Weil die Wetter-App kann sich noch nicht so richtig entscheiden, wie morgen das Wetter werden soll. Und deshalb, wir haben jetzt 22.31 Uhr, wollte zwar auf RTL dieses Deutschland-Quiz da gucken, aber hallo, die tun erstmal die 1 Million Fragen durchrotzen und dann zum Schluss kommen dann die Auflösung von den Fragen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Also, ob da jemand die ganze Zeit mit dabei geblieben ist, obwohl das war ja, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren, aber erst tun sie 10.000 Fragen stellen und dann und erst am Ende der Sendung, nach 2 Stunden, kommen dann die Auflösungen. Also, was habe ich dann? Habe ich auf Hartes Deutschland, armes Deutschland, hartes Deutschland auf RTL 2 geguckt. Aber das zieht mich dann wieder so dermaßen runter, weil ja meine zweite Freundin, also nicht meine zweite Freundin, aber die das zweite Mädel, mit dem ich ein Kind habe, die war drogensüchtig. Und die habe ich ja von den Drogen runtergebracht. Und wenn ich dann das dann sehe, dann empfährt ihn das geht mir dann so nahe, weil dann kommt wieder alles hoch und habe dann eine dreiviertel Stunde reingeguckt und ja, sonst war auch nichts drin. Wie gesagt, habe mir den Predator angeguckt und ja, ein paar Dosen Bier geholt, habe jetzt zwei Schoffelhofer Weizen getrunken und ja, traurig alles. Also sowas darf ich eigentlich überhaupt mir gar nicht angucken, irgendwas mit Drogensüchtigen oder so, weil das direkt wieder in meine Seele triggert und dann kommt wieder alles hoch und dann, jetzt läuft mir auch gerade wieder ein kleines Tränchen oder es kommt aus beiden Augen was raus, Scheiße, Mann. Und ja, das geht mir dann auch immer sehr nahe. Und ich gehe noch einmal ganz kurz. Ja, und dann lade ich das jetzt gleich auf meinen Podcast hoch hier, auf Spotify. Also ich mache es auf Spotify und von da aus geht es dann rund um die Welt, auf Apple iTunes, an noch aus und 12 verschiedene Podcasts in den USA. Keine Ahnung, warum ich da gelistet bin, aber ich kann immer sehen, wo meine Podcasts sich Leute anhören. Vielleicht die ganzen, ich wollte schon sagen, Einwanderer, die Auswanderer aus Deutschland. Und boah, jetzt fange ich auch noch an zu weinen hier. Scheiße, Mann. So, ja, werde ich das gleich sofort machen und wünsche euch noch allen einen angenehmen Samstag und ja, bleibt mir gewogen und ich gehe noch einmal. Das hat sich jetzt so eingebürgert. Dass ich immer noch einmal gehen muss und ja, bleibt mir gewogen und sagt, folgt mir auf Spotify unter Oldenburg, deine Stadt. Das ist mein Podcast, kostenlos. Und ja, viele zahlen ja für Spotify, aber das braucht ihr nicht, ne? Macht die kostenlose Version von Spotify, dann habt ihr zwar dann, ja, was hupen, ob du, dann habt ihr zwar dann ab und zu Werbung drin, aber wenn ihr euch zwei, drei Sachen angehört habt, dann habt ihr eine halbe Stunde ohne Werbung, ne? Also braucht man nichts für zu zahlen. Spotify, Oldenburg, deine Stadt. So, ich bin raus für heute, gucken, wie morgens Wetter wird und bleibt mir gewogen. In diesem Sinne, euch allen noch einen angenehmen Abend wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Blech.